Hallo und herzlich willkommen zur 43. Ausgabe des blog.über.de Podcast. Mein Name ist René. Und hier ist Stefan. Hallöchen. Ja, und ihr hört schon, wir haben heute keine Hintergrundmusik. Aber Hintergrundgeräusche. Genau. Wo muss ich denn jetzt lang? Rechts lang. Okay. Ja, wir sind nämlich quasi on tour. The road. Ja, Stefan und René unterwegs im Auto in einem französischen kleinen Wagen. Hat der überhaupt vier Türen? Ja, der hat sogar vier Türen. Der hat fünf Türen. Aus, als wenn er vier Türen hätte. Der fünf hat fünf. Ja, einen. Sagt man doch. Na, der hat auf einer Seite drei, auf einer zwei. Ein Fünftürer. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem Publikum in ein großes Einkaufszentrum, was auch nach 20 Uhr... Am Rande der Stadt. Was wir jetzt schon haben, genau. Am Rande Berlins, außerhalb Berlins ist es sogar. Ja. Da fahren wir jetzt hin und werden von dort unsere Sendungen produzieren. Ja, und ein bisschen unterwegs, ne? Jo. Ja. Wir hätten ja eigentlich einen Orkan heute gehabt, denn vorne links... Jo. Wir hätten ja heute eigentlich einen Orkan gehabt und hatten schon Angst, uns bläst es mit dem Auto weg. Aber es war dann doch nur ein Sturm. Ja, es wird nur ein Sturm. Genau. Jetzt fahren wir ja in so einer Assi-Disco vorbei. Echt? Assi-Disco? Na, du kennst dich ja aus, du wohnst ja hier. Ja, nee, ja. Boah, der blendet aber. Die Sturmwarnung wurde ja irgendwie zurückgenommen. Nee, es wird jetzt nur noch ein Sturm und kein Orkan, sowas, ne? Richtig, aber jetzt geht's gerade. Es ist trocken. Und der Wind ist auch nicht so schlimm. Ja, hast du mitgekriegt, dass Thomas Gottschalk seine Sendung... Die Stadtwette musste verlegt werden. Genau, irgendwie. Die sollte ursprünglich ja... Oh, da, in der Schnellfest kriegst du die noch. Die rennen ja einfach rüber. Ja, die sollte ja ursprünglich... Also in Halle findet das Ganze statt, ne? Die sollte ursprünglich irgendwie auf dem Marktplatz stattfinden. Und jetzt haben sie die Stadtwette verlegt an das Studio ran, auf dem Messgelände irgendwie. Ja, ist und auch sicher. Es dürfen nur die beteiligten Personen mit dorthin. Ja, genau. Bis zum Ende der Straße und dann links. Ich glaube, hier kenne ich mich aus. Okay. Ja, genau. So viel zum Sturm. Im Moment sieht es aber ganz ruhig aus. Wir hoffen, dass wir zahlreiches Publikum an diesem Einkaufszentrum haben werden, wo wir jetzt hinfahren. Und zu unserer eigenen Sicherheit werden wir im Auto verweilen, würde ich sagen. Und gar nicht rausgehen. Genau. Nachher muss einer alleine moderieren. Das wollen wir nicht. Ja, also wir werden, wie gesagt... Ihr könnt jetzt nicht mehr zu diesem Einkaufszentrum fahren, das wird ein bisschen spät. Wie ist eigentlich Versicherungstechnik? Stell dir mal vor, du steigst aus, du wirst weggeweht. Ja. Zählt das als Arbeitsunfall? Ich meinte jetzt eigentlich nicht wegen dem Wegwehen, sondern eigentlich mehr wegen unserem Publikum, dass es vielleicht dann so auf uns stürzt sich. Wir haben es ja gut geheim gehalten. Wir verraten noch nicht, in welches Einkaufszentrum wir fahren. Nee, wir sind in Zivil, wir haben uns verkleidet. Genau. So dass man uns eigentlich nicht erkennt. Ich sag mal so. Ich finde, ich sehe jetzt auch ein bisschen blöd aus, um mich vor das Auto zu setzen. Ja. Ich musste nämlich mein Mikrofon am Schirm meiner Mütze festmachen. Ja, Fotos gibt's doch, oder? Ja, wir haben ja eins, das können wir eventuell mit reinstellen. Ja. Hast du eigentlich mal auf die Uhr geguckt, damit wir wissen, dass wir nicht zu lang werden? Wir haben nämlich einiges vor heute. Ja, so in etwa. Also wir schauen mal. Einen Live-Unfall gibt's nicht. Wollen wir es nicht hoffen? Den schneiden wir raus. Wenn wir es noch können. Genau. Ja, worüber wollen wir reden? Ja, natürlich erstmal die Neuigkeit im März, was den Blog angeht. Ah, genau, neues Design. Alles wird neu, ja. Ja, wir haben, muss man dazu sagen, ein vorgefertigtes Design genommen und das ein bisschen an unsere Bedürfnisse angepasst, ne? Und ist top geworden. Also, ja. Ab 6.3. Ab 6.3. ist es eigentlich, bevor der Podcast rauskommt? Oder? Ein Tag danach. Ein Tag nach dem Podcast. Hier schon rein, oder? Nee, hier noch nicht. Vorne an der Ampel dann rechts abbiegen und auf der rechten Seite bleiben, sonst müssen wir aufs Parkdeck hoch. Oh, hier windet schon ganz schön. Ja, ich hoffe, man hat es gehört. Ja. Fahren wir ruhig bis vorne an die Haltlinie ran. Nee, wir wollten ja nicht abbiegen. Doch, abbiegen hier an der Ampel, war schon richtig. Ach so? Ja, war schon richtig. Ja, René ist ein schlechter Schüler. Fahrlehrer. Wir wollten ja erst das Navi mitnehmen. Aber es wäre blöd gewesen. An der Ampel rechts hatte ich gesagt. Der Zuhörer kann es auch bestätigen. Echt? Ich habe nicht zugehört. Also Blog-Design. Neues Blog-Design. Ja, sieht also wie gesagt, ein paar Änderungen sind drin. Ein schlichtes Blau, schön fürs Auge. Ja, und wir hoffen, dass wir die Informationen noch ein bisschen kompakter rüberbekommen. Genau. Also wenn am Anfang noch ein paar Macken drin sind, bitten wir es natürlich zu entschuldigen. Aber wir gehen mal davon aus, dass es schon gut ist. Ja. Was haben wir denn noch? Sollen wir mal kurz auf den sehr umstrittenen Beitrag eingehen, den wir vor kurzem veröffentlicht haben? Ja, eine Form von Werbung. Die so ziemlich ins Auge sticht. Ja. Aufgrund einer, warte, bleib auf der Spur hier drüben. aufgrund einer Person, genau, und jetzt fährst du, dann hältst du dich hier links und fährst einfach geradeaus weiter und dann suchst mal einfach einen Parkplatz bei einem großen Elektrofachmarkt und gucken uns dort die Leute an, die raus und rein. Haben wir schon gesagt, in welchem Park wir hier eigentlich sind? Nein, wir haben gesagt, das wollen wir nicht sagen. Ach so. Ja, wir waren, genau, also wir hatten einen Beitrag im Blog gehabt, da ging es um eine Werbeform oder besser gesagt. Ja, da um steht der Kaufpark Eiche dran. Ach, oh. um ein Werbemotiv und dieses Werbemotiv trug eine Persönlichkeit, die sehr, sehr umstritten ist und das wahrscheinlich nicht zu Unrecht. Ja. Und wir hatten erst überlegt, der Dirk hatte den Beitrag verfasst, weil er diese Thematik auch berichtenswert fand. Ja, weil ihn hat das auch ganz schön übel aufgestoßen. Und ja, wir haben überlegt, ob wir diesen Beitrag freischalten sollen, weil an diese Werbung ist nämlich ein Anbieter gebunden, der auch nicht gerade durch Seriosität hervorsticht. Du kannst dich jetzt schon mal rechts einordnen und dann hier vorne irgendwo rechts. Ja, der nicht gerade durch Seriosität besticht und auch mit zwei erwähnten Webseiten nicht gerade gut dasteht, die auch in den Zusammenhang mit Abzocke gebracht werden. Meine Fresse, ist das leer hier. Ja. Und wir haben uns entschieden, wir haben wirklich überlegt und wir haben dann gesagt, okay, wir schalten den Beitrag frei. Und wir bitten euch, dass die dort erwähnten Seiten, dass ihr die einfach nicht besucht, um sämtlichen Ärger zu umgehen. Ja, also Stefan, ganz mal kurz. Wir stehen jetzt auf 1, 2, 3 Parkplätzen gleichzeitig mit einem, zwei ja, ist doch französischen egal. Kleinwagen. Ist doch wurscht. Ja. Ist doch keiner hier. Hier ist doch tote Hose. Ja, lass uns mal zu Ende machen das Thema, dann können wir mal kurz sagen, was wir hier aus dem Fenster sehen. Genau. Ja. Also zu dem Beitrag nochmal. Uns geht es hier nicht darum, wie der Anbieter, also um den Anbieter an sich nicht, sondern es geht um die Werbung. Und das sollte man vielleicht beachten, weil wir haben auch einige Kommentare gekriegt, die gleich auf den Anbieter gezielt haben. Ne? Genau, wir haben einen Kommentar bekommen. So, und jetzt möchte ich mich gleich mal an den Marco richten, der diesen Kommentar halt abgegeben hat darauf. In dem ersten Kommentar hatte er darauf hingewiesen, auf diese Webseiten, die mit dieser Werbung verbunden sind und dass diese Webseiten halt, ich nehme mal seine Worte, dass es sich dabei um Internetabzocke handelt. Und er hatte da eine 8 Megabyte RAR-Datei verlinkt. Das war auch der Grund, warum der Kommentar in der Moderation gelandet ist. Und wir haben diesen Kommentar natürlich, weil wir uns erst über so eine Sache absprechen, ne? Ob wir das halt unseren Leuten, unseren Lesern zumuten oder nicht, weil wir müssen auch prüfen, ob das, was dahinter steckt, in Ordnung ist. Ne? Wir können ja einfach irgendwelche Verlinkungen freischalten. Richtig. Und deswegen war der halt jetzt noch in der Moderation. Wir haben uns darüber unterhalten und waren halt noch nicht ganz zu einem Entschluss gekommen. Und in der Zwischenzeit kam ein zweiter Kommentar von Marco und den möchte ich mal ganz kurz vorlesen. Und zwar schrieb Marco in seinem zweiten Kommentar, ihr Helden. Man will anderen helfen und ihr löscht Kommentare. Naja, zum Glück finden sich heute deutlich mehr Seiten, wenn man nach, jetzt der Name dieser Webseite, den ich hier nicht erwähnen will, googelt. Und er beendet seinen Kommentar mit Happy Eigenbrödling und ein schönes Leben noch. Also da muss ich mal sagen, das finde ich sehr angreifend, diesen Kommentar. Ja. Weil wir haben ihn nicht gelöscht, den Kommentar. Wir wollten halt erstmal drüber nachdenken. Und dann ist es auch nicht unsere Intention, dass wir für, wenn man nach dieser Webseite sucht, dieser böse Webseite, wollte ich gerade sagen, nach dieser umstrittenen Webseite, so. Ne, nach dieser umstrittenen Webseite, wenn man nach der sucht, dann wollen wir natürlich bei Google nicht auf dem ersten Platz sein. Richtig. Und wir wollen eigentlich, also das ist nicht unser Ziel, wenn man nach der Webseite sucht, dass wir gefunden werden. Von daher ist es uns auch total egal, ob da noch 1000 andere gefunden werden. Und es ist ja schön, wenn er dann halt da welche findet. Also wie gesagt, wir wollen euch diesen ersten Kommentar trotzdem nicht geben, weil wir wollen nicht, dass ihr von einer fremden Webseite die Möglichkeit habt, eine 8 Megabyte RAR-Datei runterzuladen, wo wir nicht wissen, was drin ist. Und es geht in unserem Beitrag von Dirk nicht um diese zwei Webseiten. Sondern um das, was zu sehen war in der Werbung. Sondern um die Werbung, ja. Genau. Gut. Und das hat Dirk auch, glaube ich, deutlich formuliert. Ja, und wenn nicht, haben wir das halt in dem Podcast nochmal deutlich formuliert. Ich werde auch Kontakt zu dem Marco aufnehmen. Sehr gut. Und werde ihm sagen, dass wir das hier halt in dem Podcast jetzt mal ausdiskutiert haben. Also wir wollen das jetzt auch nicht in den Blog reinbringen, weil das ist nicht unser Thema. Darum geht es uns nicht. Also wir wollen nicht irgendwelche Leute aufklären oder so, was sie zu tun und zu lassen haben. Ja. Genau. Vielleicht werden wir den Hinweis noch in den Kommentar reingeben, dass diese Webseiten, die da genannt sind, mit Vorsicht zu genießen sind. Das auf jeden Fall, das können wir auch. Das werden vielleicht nochmal zusätzlich reinnehmen. Aber wir wollen es mal abkürzen, weil der Blogcast geht ja nicht nur um dieses Thema. Ja. Also ich hoffe, die Message ist angekommen. Ja, ich denke mal. Ne? Klar, und ja, wir stehen jetzt hier, wie gesagt, auf dem Parkplatz Ich will nicht knistern. Na, knister doch. Erzähl. Ja. Oh, guck mal, die Scheibe beschlägt schon. Hast du dir die Zähne nicht geputzt? Ja, du wolltest sagen, wo wir sind. Oh, hört man diese Geräusche eigentlich? Ich muss mal hier ein bisschen ein Fenster aufmachen. Du wolltest sagen, wo wir sind. Wir sind jetzt im Kaufpark Eiche. Wir stehen zumindest auf dem Parkplatz. Auf dem Parkplatz und... Über das, vier Parkplätze. Richtig. Das sind die Geräusche hier vom Wind. Es hat gerade wieder ein bisschen angefangen zu stürmen. Und es wackelt ganz schön, ne? Ja. René sitzt auf der Beifahrerseite. Dadurch hängt der Wagen natürlich ein bisschen nach rechts. Und René pullert jetzt nicht gerade, sondern nee. Er gießt Getränke ein. Er hat an alles gedacht. Also ein heißer Tee. Wobei ich annehme, das war Julia bestimmt. Nee, das war ich. Echt? Oh, ja. Du denkst ja richtig. Möchtest du ich mach mal einen Deckel zu hier oben. Das ist mit Trinkdeckel. Deckel drauf. Oder? Ist das ein Trinkdeckel? Egal, ich mach einfach einen Deckel drauf, ja, ist okay. Damit du dich nicht bekleckert. Es ist Honeybush. Was? Honeybush? Ja. Sind wir verliebt? Nein, ich habe nicht gesagt Honeymoon. Okay, wie trinkt man jetzt? Muss man einen Deckel abnehmen? Ja, muss einen Deckel so abnehmen, so. Und trinken ist ganz praktisch. Das kenne ich doch früh von der S-Bahn im Winter. Nein, kennst du die nicht aus der alten Firma? Ja. Aber sie sind nicht aus der alten Firma, weil die Marke steht nicht drauf. Die okay. Auf der alten, weißt du, bei einem anderen, da war so ein Werbegeschenk. Da steht nicht das Unternehmen drauf, was gerade total viel Stellen abbauen will. Nein. Yeah. Oh, heiß, aber lecker. Also kann uns hier nichts passieren, wenn man jetzt hier verwedelt. Ey, sag mal, guck mal, hier sind zwei Tassen drin nur. Ja. Hättest du gleich nicht. Hätte ich in die Tassen gemacht, die Kanne, dann bräuchte ich jetzt nicht die Kanne mitstellen. Ah, perfekt. Okay, ja. Ja, mal was Außergewöhnliches sozusagen. Jetzt sind die Scheiben richtig zu. Ja. Jetzt sieht es ja aus wie auf einer Sauna. Gleich klopft die Polizei an die Scheibe und denkt, hier sitzt ein junges Pärchen drin. No, jetzt muss er nur noch hin und her wackeln. Das macht ja der Wind. Also. So. Sehr gut. Okay. Ja, ein ganz besonderer Blockcast, denn heute kommt unsere Technik mal zum Außeneinsatz. Genau. Im Einsatz ist ein Zoom H2. Ich glaube, das dürfen wir sagen, ohne dass wir Schleichwerbung machen. Wir haben den ja gekauft. Ja, wir haben ihn ja gekauft. Und wir kriegen auch kein Geld, dass wir das sagen. Genau. Es gibt natürlich auch noch andere Geräte. Ich habe zum Beispiel ein Micro BR. Mach da noch mal ein Foto. Ja, okay. Ja, ich habe noch ein Micro BR. Und worüber wollten wir eigentlich reden? Ich meine, wir müssen ja nun nicht... Schau doch noch mal auf die Themenliste. Wir machen uns ja ein Konzept jede Sendung. Ja, was war denn jetzt das nächste Thema? Komm, machen wir das nächste Thema. Das nächste Thema? Ja, guck mal auf meinen Zettel. Den hast du. Den wollen wir vielleicht erstmal das Interview machen? Dann können wir in Ruhe den Tee trinken. Okay, dann würde ich sagen, machen wir das so. Oh, wir haben nämlich was ganz Besonderes und deshalb ein... René macht gerade ein Foto, Achtung, bitte lächeln. Ach so, ja. Oh, oh. Aua. Ja, wir haben... Wir haben ein Interview für euch gemacht. Und genau. Zwar mit einer ganz besonderen Person, einer Bloggerin, der Maite. Denn, wie sich ja bekanntlich rumgesprochen haben durfte, spielt sie ja Musik bzw. Geige und am 9. März hat sie mit ihrem Orchester Berliner Musikfreunde e.V. ein Konzert in der Philharmonie in Berlin. Und ja, damit ihr einen kleinen Einblick kriegt, was überhaupt oder ja, was das Orchester macht oder was einen dort erwartet, haben wir ein kleines Interview mit ihr gemacht. Wollen wir vorher noch ein Lied spielen oder wollen wir einfach das Interview machen? Ich habe noch einen Song, hätte ich noch parat. Dann spielen wir erst den Song und danach schließen wir gleich das Interview an. Und zwar haben wir das gestern schon voraufgezeichnet, eine Telefonkonferenz mit Skype. Und es war sehr interessant. Hört einfach mal rein, gleich nach unserem Song. Und der Song heißt, den wird René jetzt präsentieren. Der Song heißt passend That's My Car und der ist von Bill Tucker. Und ja, dann viel Spaß die nächsten Minuten jetzt. Viel Spaß. Ja, also wir haben jetzt, wie gesagt, Maite hier am Telefon und ja, erstmal hallo Maite, ne? Hallihallo. Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gibt ja auch einen Grund dafür und zwar steht am 9. März, steht ja wieder was Großes an. Ganz genau, was ganz Großes. Von meinem Orchester in Berlin, Orchester Berliner Musikfreunde, gibt es ein wunderschönes Konzert in der Philharmonie. Klassische Musik. Genau. Und du spielst da mit? Ich spiele da mit. Ich spiele zwar nicht die erste Geige diesmal, aber die zweite. Die zweite. Ich muss nicht immer die erste spielen. Wie viel Pause hat man denn bei der zweiten Geige? Wie viel Pause man hat? Ja, du hattest neulich erzählt, bei der ersten Geige hat man öfter mal Pause. Das ist richtig. Bei dem ersten Stück, da spielen wir Johannes Brahms, zweite Sinfonie, und da habe ich die ersten 45 Takte zum Beispiel nichts zu tun. Was machst du in deiner Pause? Zuhören? zuhören, sinieren, nein, keine Ahnung, zuhören, wie die anderen spielen, hoffen, dass die Töne treffen. Wie lang ist das ungefähr? 45 Takte? Da kommt auf den Taktlänge an, ne? Genau, es kommt drauf an, wie schnell die anderen spielen. Ach so, also wenn sie einen guten Tag haben und noch einen Termin nach Feierabend? Richtig, dann geht's meistens schneller. Ah, verstehe. Ja, ist unterschiedlich. Ich glaube, es sind so 2-3 Minuten, die ich da warten muss. Ja, also aber keine freie Pausengestaltung. Nee, also ich darf mich nicht von meinem Platz erheben. Bücher lesen darf ich auch nicht. Was trinken? Nee, telefonieren ist untersagt und trinken, glaube ich, ist auch nicht so gut. Siehst du, ich finde es ganz interessant mit den Pausen, weil, also mir ist es noch nicht aufgefallen, was aber auch daran liegt, dass ich noch nicht in so vielen Konzerten war. Tja. Muss man mal drauf achten. Richtig, deshalb da muss... kannst du... Entschuldigung. Nee, erzähl ruhig mal. Da könnt ihr vorrangig auf die Bläser achten. Ja. Oder auch mal auf Pauke und Becken und ganz besonders auf die Triangel. Die haben nämlich meistens nur ganz wenig zu tun. Oder aufs Becken der Geigerinnen. Oder so. Also Triangel könnte ich mir noch vorstellen, das könnte ich auch noch hinkriegen. Wobei ich glaube, das unterschätzt man. Da musst du gut in Mathe sein. Wieso? Muss man da rechnen können? Erzählen. Ach so, okay. Ja, wie lange spielst du eigentlich schon? Oder wie lange bist du schon so musikalisch? Also ich spiele jetzt seit 21 Jahren. Ja, also schon eine Weile. Aha. Und jetzt bei den Berliner Musikfreunden, wie lange bist du da jetzt schon? Da bin ich jetzt seit 2 Jahren. Also noch gar nicht so lange. Was hast du da vorgemacht? Warst du da auch irgendwie in einem Verein oder? Auf der Straße gespielt, alleine. Da haben wir dich immer vor den Centern hier gesehen. Nein, so war's. Genau. Nee, habt ihr nie hingeguckt. Nein, ich spiele in Strausberg, da wo ich auch aufgewachsen bin, im Kammerorchester. Und da spiele ich jetzt seit mittlerweile 16 Jahren mit und kann mich auch nicht trennen. Na, nach so langer Zeit fällt es, glaube ich, auch schwer. Richtig. Und weil ich noch eine Herausforderung gesucht habe, bin ich in Berlin bei den Berliner Musikfreunden gelandet. Warum heißt das Kammerorchester? Also Kammerorchester besteht nur aus Streichern und teilweise selten Bläsern und die Besetzung ist halt so klein, dass sie auch ins Wohnzimmer passen würde. Also wir sind dort 5 Geigen und 2 Bratschen und 2 Celli. So, aha. Also macht insgesamt, da war das mit den Zählen. deshalb ist Maite nicht an der Triangel. Genau. Deswegen spiele ich 2. Geige, muss ich nicht ganz so viele Pausen ziehen. Und ja. Bei den Berliner Musikfreunden, das ist ein Sinfonieorchester, da sind wir über 60 Leute. Trotzdem sucht ihr aber noch Streicher. Wir suchen auf jeden Fall, wir suchen Bratschen und Cellos, ganz dolle. Bratschen sind die, die man sich nicht mehr an den Kopf hält, oder? Bratschen hält man sich auch noch an den Hals, ja. Aber ein Cello nicht? Ein Cello nicht mehr, es wird schwer, außerdem müssten die Arme da extrem lang sein. Okay. Als wenn wir einen Cellisten finden, der extrem lange Arme hat und sein Cello an den Kopf halten kann, ist er als Attraktion gern gesehen. Ach so, okay, also da gibt's keine Vorschriften, wie man sein Instrument zu führen hat. Nee, solange man es gut spielen kann, ist es in Ordnung. Ja. Wie sieht's denn aus, Maite, du als Geigespielerin, oder wie sagt man Geigerin? Nee, Geigenspielerin, ne? Geigerin ist, glaube ich, auch in Ordnung. Ja. Was würdest du denn selber sagen? Was zeichnet denn eine Geigerin aus? Na, der Geigenhumor. Den hast du dir bereitgelegt. Nee. Ich wollte gerade sagen, der war nicht spontan. Doch, der ist mir aber gerade so eingefallen. Egal. Ja, da kannst du ja mal fällt mir gerade dazu noch ein, kannst du ja zum Konzert kommen und die Geigen zählen. Was wärst du dann? Geigenzähler. Geigerzähler, genau. Geigerzähler. Okay, was zeichnet eine Geigerin aus? Ja, weiß ich nicht. Also Offenheit, Spaß am Spielen, muss zählen können. Nein. Und ich denke mal, ein gutes Gefühl haben, weil mal den Vergleich zur Gitarre, für alle, die wissen, wie eine Gitarre aufgebaut ist, die Geige hat keine Bünde, ne? Das heißt, du musst eigentlich ganz genau wissen, wo auf dem Griffbrett die Note ist und hast gar keine Richtlinie, ne? Richtig. Das ist eigentlich auch das Schwere an der Geige. Und du hast bei der Geige zwar nur 4 Saiten, bei der Gitarre sind es ja 6. Dafür hast du auf der rechten Hand noch einen Bogen, mit dem du sozusagen auch noch eine ganze Menge falsch machen kannst. Und du berührst nur eine einzige Saite mit dem Bogen, ist das auch richtig? Es kommt drauf an. Es ist auch durchaus gewollt, dass man mehrere Saiten gleichzeitig möchte. Also wie bei der Gitarre, wenn du mehrere Saiten gleichzeitig anschlägst, okay, klar. Hast du auch einen Akkord und das geht bei der Geige genauso. Aber normalerweise eine. Ja, und das heißt, da ist ja dann der Geigenhals gebogen, damit sonst die Saiten liegen nicht auf einer Ebene, ne? Richtig. Sonst würde ich alle gleichzeitig treffen. Richtig, da ist ein sogenannter Steg, das ist so ein kleines Holzding am oberen Ende der Geige und der ist halbrund. Ah, ja, und dort okay. liegen die Saiten eben anders weitig auf. Das macht es auch möglich, diese alten Einsen zu bogen, das stimmt. Und da sind Viere dann wirklich praktisch. Bei 6 Saiten wäre das ein bisschen eng, glaube ich. Genau, das wäre nicht so einfach. Obwohl es zum Beispiel Kontrabässe mit 4 und mit 5 Saiten gibt. Ich weiß nicht genau, wann man welchen einsetzt. Ich denke mal im Jazz eher den mit 5. Aber es gibt auch viele, die einen Konzertkontrabass mit 5 Saiten spielen. Jetzt sag uns doch nochmal, wie die Saiten einer Geige gestimmt sind. In Quinten. Sag mal die Noten. Die sind doch sicher auch mal. Jede Saite hat doch für sich gezupft eine Note, ne? Ja. Ohne ungegriffen. Ungegriffen. Genau, ja. Das ist G-D-A-E. Ah, das ist der Gitarre ja sehr ähnlich. Genau, und das gibt so ein schönes, so eine schöne Eselsbrücke, geh du alter Esel. Siehst du, und bei der Gitarre heißt das, eine alte Dame geht hinterm Esel. So, Stefan, das war jetzt ein bisschen musikalisch gefachsimpelt. Ja, ich habe gerade nur Bahnhof verstanden. Ja, wann haben wir dich verloren? Vor 2 Minuten. Ja. Nein, meine andere Frage, Maite, in so einer langen Musikkarriere ist doch bestimmt schon mal passiert, dass du dich böse verspielt hast oder so. Wenn ja, was hast du da gemacht in dem Moment oder gedacht zumindest? Ist es überhaupt denn schon mal passiert? Also ich vergreife mich ab und zu mal im Ton, aber das ist nicht ganz so schlimm, denke ich. Also wenn man im großen Orchester spielt, fällt es kaum auf. Es sei denn, man spielt wirklich in eine kleine Pause rein, wo gar keiner zu spielen hat oder wo alle ganz leise spielen. Aber normalerweise guckt man ganz böse den Nachbarn an. Ja, ich wollte gerade sagen. Genau, und tut so, als wenn er es gewesen wäre. Aber hinterher wird es dann nochmal ausdiskutiert. Also ich fange keine Diskussion mit meinem Nachbarn an, ich will ihn ja nicht bloßstellen. Also keine Teambesprechung nach dem Konzert. Außerdem kann man sich dann auch nicht mehr genau erinnern, du im dritten Takt hier oder im 247. Takt. Meinte hat bestimmt immer einen Stift dabei und macht sich dann. Man geht in Frieden auseinander, ja, man macht sich Notizen auf dem Notenblatt, genau. Genau. Nein, also ich muss dazu sagen, wir sind im OBM, Orchester Berliner Musikfreunde, sind wir 12 zweite Geigen. Und da die zweite Geige rauszuhören, die einen falschen Ton gespielt hat, ist schon nicht einfach. Außerdem haben wir im Hintergrund Pauken und Trompeten und Posaunen und was alles an Blech und Schlagzeug hinter einem sitzen kann. Und die decken einen manchmal so zu, dass man mich eigentlich gar nicht hört oder überhaupt die 12 Geigen nicht hört. Das heißt, es ist auch eigentlich gar nicht so tragisch, wenn jetzt mal ein Geiger ausfallen würde oder auch an den anderen Instrumenten, wo mehrere mit im Orchester sind? Also wenn es nur mal einer ist kurz vorm Konzert, nicht. Oder meinst du beim Spielen? Nee, nicht während des Spielen. Ich meinte so vor dem Konzert. Also wenn es einer oder zwei sind, nicht. Aber wenn es natürlich eine ganze Menge sind und wenn es dann noch die besten von allen sind, dann wird's schon schlecht. Also 60 Leute finde ich eine unvorstellbare Masse an Musikern. Also du, das ist nichts. Ich habe jetzt zum Geburtstag eine CD geschenkt bekommen. Silvesterkonzert in Caracas. Da saßen 170 Leute auf der Bühne. Wie kriegt man denn die gehandelt? Also Der Dirigent hat das irgendwie super hingekriegt. Der ist selber erst 25. Aber da braucht man doch gute Augen, wenn man dann zu 100 spielt. Ich meine, irgendeiner muss ja in der letzten Reihe sitzen. Ob man dann noch so wirklich mitkriegt, was der Dirigent da vorne vor sich her dirigiert? Man versucht, dass die Musiker so wie im Kino praktisch hinten höher sitzen, damit man den Dirigenten gut sehen kann. Und der steht meistens auf dem Podest, damit er ein bisschen größer wird. Und sollte lange Arme haben. Na, muss er nicht. Also wir haben übrigens ganz kurz zu vielen Musikern, wir haben letztes Jahr zu unserem 140. Bestehungsjahr sozusagen in der großen Philharmonie gespielt und von Borodin die Polowetzer Tänze. Sagt einem vielleicht erstmal nichts. Oh, sehr schön, sehr schön. Kann sich jeden Abend. Und dort haben wir mit 120 Mann Chor zusammengespielt. Insofern waren ja so 180 Leute, ne? Genau, richtig. Ja. Haben wir also auch schon geschafft. Und wir haben eine kleine Dirigentin. Tja, aber in welcher Hand hält die den Stock? Ist das egal? Unterschiedlich oder bestimmt, oder? Was so viel. Ist ja interessant, wenn man damit nicht so zu tun hat. Nee. Gut, ist dir noch nicht aufgefallen. Oder hast du das Problem mit links und rechts? Ich habe kein Problem mit links und rechts, ich könnte es dir jetzt nicht sagen. Aber es scheint keine Rolle zu spielen, denke ich mal. Nee, also man guckt aus dem Augenwinkel und ich weiß, um ganz ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wozu die diesen Stock überhaupt haben. Ja. Da hast du noch die Frage für eure nächste, für euer nächstes Konzert. Kannst du direkt mal zur Dirigentin gehen und mal fragen, wozu die ihren Stock hat? Genau, das mache ich. Das sollte ich machen. Und ob sie einen Ersatzstock bei hat. Ja. Und du kannst dann mal von mir fragen, was so ein Taktstock kostet. Ja, das kann ich gerne mal fragen. Genau, also da wären wir ja schon beim Thema. Also am 9.3., am 9. März 2008 um 15.30 Uhr im Kammermusiksaal der Philharmonie. Genau, so sieht's aus. Ja, mit Maite, wer sie also live erleben will. Es war schon ausverkauft, hast du gesagt, ne? Na, ich glaube, wir sind ganz gut mit den Karten. Also richtig ausverkauft bin ich mir nicht sicher. Es gibt noch Karten, aber es sind wirklich nur noch ganz wenige. Ja, ich glaube, man unterschätzt es auch, ne? Also diese Musikrichtung ist doch sehr beliebt. Ja, ist es. Was habt ihr für Publikum? Eher jünger oder älter? Älter wahrscheinlich, oder? Es ist sehr gemischt, aber wir werden eine Umfrage machen und ich denke, danach kann ich mehr Auskunft geben. Ah. Ja, und wer Maite kostenlos zugucken will, möchte mal ganz schnell einen Tipp einwerfen. Es werden immer noch Streicher gesucht. Genau, das richtig. Das wäre die Variante, kostenlos diesem Konzert zu folgen. Obwohl, diesem Konzert sicherlich nicht mehr. Ich denke mal, dann eher einen der nächsten. Genau, wir haben noch zwei Konzerte dieses Jahr. Insofern würde es sich lohnen. Ist da ein Platz neben dir frei oder sitzt man dann weiter weg? Kommt drauf an, was man spielt. Streicher. Achso, also gut. Bratsch und Shelly sitzen dann etwas weiter von mir weg, könnten mich aber die ganze Zeit gucken, wenn sie möchten. Okay. Ja, aber falls ihr euch zu früh freut, ihr müsst natürlich Musikkenntnisse mitbringen, musikalisch sein. Ja, das wäre schon sehr... bringt's ja nichts. Also es wäre sehr schön und wir sind bunt gemischt, wir sind von Azubi bis Rentner komplett vertreten. Ah, Generationen haben sich genau. Da versammelt. Von Professor über Azubi über Richter, keine Ahnung, alles bunte dabei. Informatiker haben wir auch. Hm. Mindestens einen an der zweiten Geige. Genau. Mindestens einen. Ja, Mensch, ja, dann drücken wir dir die Daumen, dass das Konzert ein voller Erfolg wird. Ja. Und ja, du kannst ja mal dann drüber berichten, wie es war. Das mache ich gern. Ob du die Antworten dann auf unsere offenen Fragen hast. Genau. Ja, eine Menge Fragen. So. Richtig, ich werde mir das hinterher auch nochmal anhören, damit ich die ganzen Fragen nicht vergesse. Ja. Und vielleicht können wir ja beim nächsten Mal ein kleines Quiz machen und ich kann auch mal zwei Karten verlosen. Oh, das wäre auch eine gute Idee. Ja. Genau. Das ist eine sehr gute Idee, finde ich, von mir. Ja, genau. Das werden wir machen. Da kannst du dir jetzt mal auf die Schulter klopfen. Ja, habe ich gerade, danke. Ja, also. Wir danken dir auch. Genau, ja, wie gesagt, viel Erfolg. Und ja, wir haben jetzt auch Ahnung von Tuten und Blasen, würde ich mal sagen, ne Stefan? Ja, jetzt endlich, ne? Ja, also lange gedauert. Genau. Und wie sieht's eigentlich aus? Sehen wir uns Sonntag, oder? Diesen Sonntag? Wenn der Sturm uns nicht wegbläst, dann schauen wir mal. Ich meine ja am 9. Am 9. Meinte, du kannst Fragen stellen. Was ist denn am 9? Da ist doch ein Konzert. Ja, müssen wir mal gucken, Meinte. Wir gucken nochmal in den Terminkalender und dann schon klar. Sagen wir bis nett. Also auf jeden Fall haben wir uns vorgenommen, dass wir einmal mit dabei sind. Na, das möchte ich ja wohl hoffen. Oh, das haben wir jetzt laut gesagt, oder? Richtig. Ja. Und ich hoffe nicht, dass ihr es wegschneidet. Wir sind gespannt, wie es wird und freuen uns auf deinen Bericht. Dann danke ich euch für eure netten Fragen. Ja, wir danken dir, dass du dir die Zeit genommen hast bei deinem stressigen Terminplan. Und sogar geantwortet hast. Dann prima. Vielen Dank, Malte. Ne? Ja, bitte, bitte. Tschüss. Tschüss. Hallo, willkommen zurück. Wir hoffen, das Interview war für euch sehr aufschlussreich, so auch für uns. Ne? Ja, es war sehr interessant. Viele neue Informationen, die wir vorher gar nicht wussten. Was ist das für ein Geräusch? Das ist draußen. Sicher? Warte mal. Ach nee, das ist vorne im Motor. Ach so? Ach, es regnet. Jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Liebe ja. Leute. Also, ja, wie gesagt, ich habe einiges dazugelernt, was das Instrument Geige betrifft. Ja, du bist ja schon so ein Musikexperte. Werde mir nächste Woche eine holen. Nein, so schlimm ist es nicht. Ja, wer noch nicht weiß, was er für ein Instrument spielen soll, der kann ja mal Geige probieren. Es gibt auch schon ab 80 Euro Geigen. Das hat Maite in dem Interview nicht gesagt, aber ich habe schon vorher mit ihr über dieses Thema gesprochen. Gesmalltalked. Genau. Hm. Bei unserem Blog-Frühstück. Richtig, denn das war ja auch noch. Ja. Und zwar in der letzten Woche haben wir ein Blogger-Treffen veranstaltet. Im ausgewählten Kreis? Ja. Leider hat es ein Blogger nicht geschafft. An dieser Stelle schönen Gruß an Axel. Und ja, wir waren Branchen. Branchen, das kommt einem doch bekannt vor. Das gab es doch schon mal. In der Kulturzeit. In der Kulturzeit, genau. Das ist kein Rechtschreibfehler, sondern das heißt wirklich so. Ist auch kein türkisches Geschäft, aber es ist so... verschiedene. Ich glaube, was war das? Aus dem Osmanischen Reich, wollte ich gerade sagen. Oh, war ja. Osmanischen Raum. Aus dem Osmanischen genau, Raum. Also mehrere kulturspezifische Spezialitäten. Hier kann auch nichts explodieren in deinem Auto? Nein, das hört man ja dann. Ja, wenn wir Kfz-Mechaniker als Hörer haben, die würden jetzt die sagen jetzt bestimmt... Ach du Scheiße. Oh, bei diesem Geräusch würde ich jetzt schon aussteigen. Ja, übrigens, das ist nicht mein Auto, sondern das Auto von meinem Papa. Ja, und warum leuchtet die Motorleuchte hier? Weil der Zündschlüssel drin steckt. Ach richtig, die leuchtete bei uns nämlich, als die Batterie am Auto alle war. Ja, okay. Also wie gesagt, unser Frühstück war sehr angenehm. Definitiv, war sehr schön, alle mal wiederzusehen. Und wir werden demnächst noch ein Event machen, denke ich, zum Geburtstag des Blogs. Ein Event. Event, Ach so? Naja, nee, haben wir doch drüber gesprochen. Irgendwie mal grillen zusammen. Ach so, ja. Da könnte man ja überlegen, ob nicht ein paar Hörer, wenn sie Lust haben, dazustoßen können. Ja, aber wie gesagt, das ist alles noch in der Planung sozusagen. Steht ja nichts fest. Ja, ja, genau. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen, Stefan? Hier ist ja echt Totentanz, ne? Hm. Die haben bis wann haben die heute auf? Bis um 9? 21 Uhr, ja. Wie spät ist es jetzt? Kurz vor halb 9. Jetzt hast du hier alle Lichter aus, ihr macht im Auto. Kurz nach 8:30 ist es. Ach so, und hier ist nichts mehr los. Die Verkäufer tun mir leid. Eigentlich müssten wir mal reingehen und müssten so trösten. Ja, mal drücken. Mhm. Mal drücken. Tut uns leid, dass sie hier noch stehen müssen. Ja, also ich, um ehrlich zu sein, ich wüsste auch nicht, was ich Samstagabend 20.15 Uhr noch einkaufen sollte. Also ich finde es nicht schlecht. Ich wollte jetzt noch Batterien eigentlich holen. Für so einen Fall ist natürlich praktisch, aber der normale Mensch macht doch seinen Einkauf schon vorher. Ja. Gut, vielleicht liegt es auch am Wetter. Weil Sturmwarnung. Siehst du, und ich hätte gedacht, die Leute. Ja, das kann natürlich noch dazukommen, ne? Ich hätte echt gedacht. Stefan, wisch mal wieder die Scheibe frei. Ich hätte gedacht, dass hier richtig voll ist, dass die Leute hier Fernseher rausschleppen. Aber die wirtschaftliche Lage scheint dann doch nicht so gut zu sein, wie ich es vermutet habe. Hm. Unglaublich. Ja, gibt ja auch genug Unternehmen, die uns zeigen, dass die wirtschaftlichen Zeiten eher schlecht sind. Ein großes deutsches Unternehmen, in dem wir mal fast gearbeitet haben, wird demnächst wieder Stellen abbauen. So halt. Ja. Ja, und ach süß, jetzt werden wir gerade von zwei Reinigungskräften umlaufen. Genau, die Gegend hier sauber machen. Ja, also wenn ihr zum Beispiel mal eine Idee habt, wo wir hier noch hinfahren können, dann... sagt es uns doch einfach. Wie viele Kilometer schafft denn das Auto? Wenn der Tank voll ist? Wenn du den Tank voll machst, René? Ja, womit tankt der denn? Der tankt, glaube ich, mit Super. Aha. Und Benzin ist richtig teuer. Also wenn ich den Tee ausgetrunken habe, könnte ich nur Pipi anbieten. Aber das davon wird er nicht weit fahren. Sag doch mal die Kontaktmöglichkeiten. Genau. Also Stefan wollte ja darauf eben hinaus. Wenn ihr also wollt, oder wenn ihr eine Idee habt, wo wir mal aufzeichnen können, dann schickt uns eine Mail. Siehst du das? Das Auto da, was gerade da blinkt? Mit dem Gabelstapler vorne dran. Das sieht aus wie ein Einkaufswagen, den er vor sich hinschiebt. Macht er auch. Der sammelt die Einkaufswagen ein, die hier rumstehen. Und so wie dein Auto aussieht, oder? Dass deine Eltern... Sind wir auch gleich weg. Ja. Ja, ihr könnt uns eine Mail schicken an blog@juber.de. Oder ihr ruft uns an unter der Telefonnummer 030 202 36803. Hinterlasst uns eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und wir spielen den dann hier im Podcast. Oder ihr geht auf blog.juber.de. Da könnt ihr dann den Beitrag zur Sendung kommentieren. Dort findet ihr auch die Shownotes, alles verlinkt, was verlinkt werden muss. Genau, dann nochmal, das wollte ich eigentlich vorhin schon machen. Hier nochmal schnell einen Link, ein verbaler Link. Und zwar, wer Probleme mit der genannten Dingsseite hat, die in unserem Beitrag mit dem Konterfei einer ehemaligen Führungspersönlichkeit. Oh, das ist aber jetzt... Ja, ihr wisst ja, wie ich das meine. Also ja, ich verurteile das zutiefst, ne? Und das meine ich auch richtig ernst. Dann geht auf themaniac.de und das ist nämlich die Webseite von Marco, der halt da Hilfestellungen auf seiner Webseite zu dem Thema hat und die bei uns verlinkt hat. Dann ladet euch die RAR-Datei halt von seiner Webseite runter. Genau. Ja. Prima. Also, wie gesagt... nehmt Kontakt mit uns auf und... Wir beißen nicht. Ja. Geburtstagskinder werden wir mal jetzt ganz schnell so über die... Ich habe keine. Ja, dem Belia. Ach, es gibt einen, genau. Oh, den hätte ich jetzt fast vergessen. Das hätte ich mir nie verziehen. Belia, herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch nachträglich noch. Ja. Hast du ja ganz nebenbei so erwähnt. War nicht deine Absicht, hast du gesagt. Glauben wir dir jetzt mal nicht. Aber das Problem habe ich auch, weil meine Entferntaste ist auch kaputt an der Tastatur. Ja. Ja, blöd. Und Belia ist ja einer unserer Stammleser und Stammhörer. Genau. Und der hat auch einen eigenen Blog. Richtig. Beliasleben.blogspot.com. Ja, das kann man an der Stelle einfach mal erwähnen. Genau. Und dann haben wir auch einen Leser, den Jilly. Den habe ich gesehen, der hat ja auch einige Beiträge kommentiert. Der ist noch nicht so lange dabei. Nee, Jilly, ich weiß jetzt leider die Webseite nicht aus dem Hut. Einfach mal nach Jillys Playground suchen, da findet man den dann. Ja, auch so, ist auch ein Berliner, habe ich gesehen, ja. Cool. Und dort könnt ihr unter anderem nachlesen, dass man aus seiner Wohnung fliegt, wenn man eine kaputte Geschirrspülmaschine hat. Echt? Die Hintergründe findet ihr auf der Webseite. Genau. Ja. So, gut. Ich würde sagen, wir machen Feierabend. Du kannst ja schon mal einen Motor anwerfen und wir machen uns dann so langsam. Wir driften jetzt noch ein bisschen. Ja, wir driften noch ein bisschen. Genau, hier ist jetzt ist nämlich richtig leer. Jetzt können wir mal richtig die Sau auslassen. Und dann fahre ich mal eine Runde. So, also, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr uns runtergeladen habt. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Und ja, dann sind wir wieder im Studio. Hup doch nochmal. Geht nicht. Hup mal. Das Auto kann nicht. Jetzt hup nochmal. Das war eine blöde Hupe. Ist dir peinlich? Ja, das ist so eine. Ich kenne sonst andere Hupen. Die ist so zu tief. Ja, egal. Macht's gut, ne? Genau, macht's gut. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Ja, überhol, Mensch. Jetzt geht ja gut los hier. Das ist ja schon alt beschlagen hier. Ja. Fahr doch. Nee, nee. So, nee, wir stehen ja noch. Ah ja, stimmt. Bist du so ein Stress schon beim Stehen? Ein bisschen heiß. Boah, darauf mach mal die Lüftung aus. Scheibe war beschlagen. Ja, wir können ja ein bisschen Fenster runterkurbeln.